Der Jesuit Juan Mariana schreibt 1599, Zitat: Gewiss ist, dass ein König vom Gemeinwesen, von welchem er seine königliche Gewalt hat, wenn die Umstände es erfordern, vor den Richterstuhl gerufen und wenn er die Heilung verschmäht, seiner Fürstenwürde entkleidet werden kann. Aufmerksam aber ist zu erwägen, wie die Absetzung eines solchen Fürsten zu geschehen hat. Jener Weg scheint am gangbarsten und sichersten, wenn die Ermächtigung der öffentlichen Versammlung gegeben wird, in gemeinsamer Beratung zu beschließen, was zu tun sei. Wenn er, der Fürst, aber die Heilmittel von sich weist, so ist es erlaubt, nach gefälltem Urteil ihn der Herrschaft zu berauben. Und wenn sich der Staat auf andere Weise nicht schützen kann, so ist es nach dem Rechte der Selbstverteidigung und gemäß eigener Autorität gestattet, den als öffentlichen Feind erklärten Fürsten durch das Eisen zu töten. Und diese Befugnis steht auch jedem Privaten zu, der nach Ablegung der Hoffnung auf Straflosigkeit unter Preisgabe des eigenen Heiles versuchen will, dem Staat zu helfen. Du fragst, was zu tun sei, wenn die Befugnis der öffentlichen Versammlung aufgehoben wird, was häufig der Fall sein kann. Nach meiner Ansicht bleibt die Sache die gleiche. Und wer den öffentlichen Wünschen entsprechend den Fürsten zu töten versucht, der hat nach meiner Ansicht nicht unrecht gehandelt. Die Rechtsfrage, dass der Tyrann getötet werden darf, ist klar. Es ist für die Fürsten ein heilsamer Gedanke, dass, wenn sie den Staat bedrücken und durch Laster und sittliche Schändlichkeit, wie zum Beispiel dem römischen Papst nicht zu folgen, unerträglich werden, ihr Leben unter dem Eindruck gesteht, dass sie nicht nur mit Recht, sondern unter Ehre und Ruhm getötet werden dürfen. Zitat Ende. Diese Auffassung vertrat auch der Jesuit Thomas Strange, der im Jahre 1605 König Jakob I. von England nebst seinem Parlament in die Luft sprengen wollte, als er in der Gerichtsverhandlung sagte, Zitat: Die Untertanen eines vom Papste abgesetzten Königs sind nicht mehr seine Untertanen, und wenn ein abgesetzter König gewalttätig wird, so dürfen die Untertanen ihn in Selbstverteidigung töten. Zitat Ende. Und auf die Frage des Richters, ob er es für rechtmäßig halte, dass ein Untertan den König töte, wenn die Kirche über ihn das Todesurteil verhängt habe, antwortete er: Ja. Auf das Drängen und den Unwillen der Fürsten über solche Grundsätze hin sah sich der Ordensgeneral Acquaviva veranlasst, scheinbar von dem Standpunkt, der die Rechtmäßigkeit eines Fürstenmordes vertrat, abzurücken. Aber er ließ tatsächlich nicht nur alles beim Alten, sondern bestätigte sogar ausdrücklich die Ansichten Marianas, indem er nur die Einschränkung machte, Zitat: Es sei nicht jedermann erlaubt, unter jedem möglichen Vorwande der Tyrannei Könige und Fürsten zu töten. Zitat Ende. Es war selbstverständlich, dass der Jesuitengeneral nicht jedem das Recht einräumen konnte, willkürlich Fürsten zu morden. Das wäre in der Tat für den Orden gefährlich gewesen. Es hätte auch einmal im Übereifer willige Fürsten getötet werden können. Aber für bestimmte Fälle hielt der Jesuitengeneral Acquaviva Fürsten zu morden natürlich für sein gutes Recht, nur wollte er dann die Persönlichkeit bezeichnet sehen, die diesen Mord bewirkte. Dies gilt bis auf den heutigen Tag allen Staatshäuptern gegenüber. Die Jesuitengenerale hatten also vorgesehen, sei es mit den Fürsten, das heißt mit der gesetzmäßigen Staatsgewalt, sei es gegen sie, ihre politischen Ziele zu erreichen. Trotz jahrhundertelang durchgeführter politischer Betätigung, auf die die zünftigen Diplomaten oft schlecht zu sprechen waren, wird immer wieder von jesuitischer Seite dreist behauptet, der Jesuitengeneral, die Jesuiten und erst recht die Beichtväter trieben keine Politik. Sie hielten sich von ihr vollständig fern. Die Jesuitengenerale ließen auch durch ihre Generalkongregationen jedes Politiktreiben den Jesuiten ausdrücklich verbieten und sprachen es aus. Zitat: Die Unsrigen sollen sich hüten, sich in Behandlungen weltlicher und politischer Geschäfte einzumischen. Zitat Ende. So wie wir es entsprechend bei Juden und eingeweihten Freimaurern gesehen haben, ist für den Jesuitengeneral ein Handeln zur Erreichung der Weltherrschaft zum Beispiel das Entfachen blutiger Kriege zur Bekehrung der Ketzer oder die Herbeiführung wirtschaftlicher Ausplünderung der Völker für die Machtvermehrung des Ordens, keine Politik, sondern allein die Erfüllung göttlichen Willens, dessen Betätigung natürlich ganz besonders von ihm, dem Jesuitengeneral, dem Christus quasi Präsens, aus seiner schwarzen Schar sorgfältig ausgewählten und eingeweihten Persönlichkeiten zu übertragen ist. Den übrigen Jesuiten muss die Behandlung weltlicher und politischer Geschäfte schon aus Klugheitsrücksichten untersagt werden. Nach den geschilderten Grundsätzen ließen nun auch die Jesuitengenerale die eingeweihten Jesuiten sich betätigen. Ignaz von Loyola und die beiden ersten jüdischen Ordensgenerale verfügten nur über eine winzige Schar. Die geringe Zahl musste durch gesteigerte Rührigkeit und Beweglichkeit vervielfacht werden. Die Schar wuchs sehr bald und fand Unterstützung an vielen katholischen Stellen und an den Juden, namentlich an den Hofjuden der Fürsten, während der Protestantismus in sich gespalten war. Die Reformation hatte sich von Deutschland aus über den größten Teil des christlichen Europas ausgebreitet. Deutschland war bis auf Teile des westlichen Gebietes wohl zu 9/10 seines Bestandes protestantisch, ebenso Ungarn, soweit es nicht von den Türken besetzt war. Nicht anders die nordischen Staaten sowie die Niederlande. In England und Polen waren starke katholische Bestandteile geblieben. Auch in Frankreich hatte der Protestantismus festen Fuß gefasst und griff nach Spanien und Italien bis nach Rom über. In Italien besonders versuchte die Lehre Augustins die römische Kirche zu reformieren. Deutschland war der Schlüsselpunkt des weiten Gebietes, das die Jesuitengenerale zunächst der römischen Kirche durch Bekehrung der Ketzer zurückgewinnen wollten, während sie sich gleichzeitig überall festzusetzen strebten.